Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag mag. Ich komm noch öfter auf die Welt, weil mir das Feiern so gefällt. Hallo, Wolle, alle Geburtstag haben alle. Hallo, Hallo, und Geburtstag ist gesund. Alle mitsingen. Ja, weil man da nämlich in Silberpapier eingewickelte Geschenke bekommt und weil man verbotene Sachen machen darf. Geburtstag ist ein langer Tag und lange Tag ich gut vertrag. Denn Schokolade in meinem Mund vergeht so schön zu jeder Stunde. Lille, Rulle, Ralle, Geburtstag haben alle. Lille, Ralle, Rund, Geburtstag ist gesund. Gesund, ja, ja, da gibt es Kuchen und Marmelade und ein Pfund Sägespäne zum Schlafen. Und dann gibt es noch, ich weiß nicht was, ja. Geburtstag feiern alle Kinder, egal ob Sommer oder Winter. Geburtstag ist ein Koboldspaß, im Sommer heiß, im Winter nass. Schille, Rulle, Ralle, Geburtstag haben alle. Ralle, Ralle, Rund, Geburtstag ist gesund, alle mitsingen. Ralle, Rulle, Ralle. Ja, also das wäre schade, wenn man keinen Geburtstag haben tun täte. Aber das gibt's ja gar nicht. Geburtstag feiert doch ein jeder, sagt nicht nur der Meister Eder. Und weil ich es so gerne mag, habe ich Geburtstag jeden Tag. Ralle, Rulle, Ralle, Geburtstag haben alle. Ralle, Ralle, Rund, Geburtstag ist gesund. Ja.